Kundgabe 1044. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.8.1939. Schutz des Heilands. Trennen von der Welt. Widerstände. Und dies ist der Welt Macht, dass sie euch schwächt. Doch im Heiland seid ihr stark. So er seine Hände über euch ausbreitet, fällt alles Verlangen nach der Welt von euch ab. Und ihr begehret nur den göttlichen Schutz und seine Liebe. Und daher sollet ihr unentwegt bemüht sein, euch seinem Schutz anzuvertrauen. Ihr sollt gleichsam, ohne Unterlass, den Segen des Heilands erbitten, und es wird euch der Lebensweg leicht werden, und die Welt werdet ihr verachten lernen. Und wieder spricht der Herr zu den Seinen: Löset euch mit aller Gewalt von dem, was euch ferne hält von mir. Bringet mir euer Herz dar, auf dass ich es segne, und ihr werdet den Frieden in euch haben und nicht mehr nach der Welt begehren. Und euer Leben wird sein nur Erfüllung eurer Pflicht auf Erden und freudiges Dienen eurem göttlichen Herrn und Heiland. Und es wird euch die Stimme des Herzens sagen, dass dieses Wandeln recht ist und euch mir nahe führt. Und erstrebet mit allen Sinnen die Vereinigung mit mir. Bietet euch diese doch Ersatz für alles, was ihr mir aufopfert im Erdenleben. Und so ihr mich anrufet, euch zu helfen, fließt meine Kraft in euch über, und ihr werdet das Leben mit allen Anfechtungen überwinden. Und fallet nicht den Versuchungen zum Opfer, die immer wieder an euch herantreten, die eure Widerstands- und Willensstärke erproben und euch stark machen sollen im Kampf. Nur wer mich im Herzen trägt, wird zur Höhe gelangen. Stehe ich ihm doch in jedem Kampf zur Seite und bin immer und ewig sein Schutz und Schirm. Und es müssen solche Widerstände das Verlangen nach mir schüren, auf dass das Erdenkind immer fester sich mir anschließen und nicht mehr zu leben vermag ohne mich und meine Liebe. Amen.